Und der Ash Maurya, Amerikaner, der sagte mal, it's so easy to lie to yourself. Klar, als Gründer musst du Optimist sein und sagst, das wird schon. Wird schon, wird schon, wird schon, Geld weg, wird gar nichts. Und auf diesem Weg des wird schon, ist der Versuch, ein paar Zahlen zu finden oder ein paar Orientierungsgrößen zu finden, die mir sagen, es geht in die richtige Richtung. Oder es wird in der Tat nichts und dann höre ich halt auf oder muss was anderes machen. Bevor alles weg ist und bevor sozusagen ich emotional in die ganz großen Abgründe stürze. Also, darum soll es jetzt gehen. Ganz kurz noch der Hintergrund, was ich so alles mache. Es fließen viele Erfahrungen ein. Deutscher Startup Monitor, wer Lust hat, ist Deutschlands größte Untersuchung über innovative, wachstumsorientierte Firmen. deutscherstartupmonitor.de ist eine Quelle von Zahlen, wo wir uns die ganze deutsche Startup-Szene angucken. Wer Lust hat, sich das mal reinzuziehen, kann darauf gehen. Was sind die wirklich wichtigen Zahlen, die Sie brauchen, um mit Ihrem Unternehmen unterwegs zu sein und rechtzeitig zu erkennen, ups, da läuft was schief. Die Basis dessen, was ich hier erzähle, kann ich mir überhaupt nicht sozusagen selbst ans eigene Revier heften, sondern das ist die Quintessenz aus ganz vielen Büchern, die zurzeit entstehen. Und natürlich ist Kopfschlägkapital ein ganz entscheidendes. Darüber reden wir hier nicht weiter, weil das kriegen Sie an allen anderen Enden. Für mich das entscheidende Buch ist da links oben, The Four Steps to Epiphany. Also die vier Schritte der Erleuchtung beim Unternehmer. Darum geht es in dem Buch. Sehr einfach geschrieben und ein wirklich tolles Buch. Wie kriege ich eigentlich eine Geschäftsmodellentwicklung so nah am Kunden hin, dass ich eigentlich sicher sein kann, am Ende irgendwie funktioniert es. Und die Frage ist ja, wenn ich lerne, ist es nur eine Frage der Zeit und eine Frage meiner Ressourcen. Wie lange habe ich Geld, um zu lernen? Wenn ich, ja, denken wir mal 20 Jahre zurück, da kam der Ripsas und hat einen Businessplan-Wettbewerb hier in Deutschland gestartet. Was war die Grundannahme? Sie schreiben einen Businessplan und bei dem Businessplan schreiben, durchdenken Sie den Markt, die Kundenwünsche und alles, dann kriegen Sie Geld, starten und sind erfolgreich. Das war so in den 80er Jahren bestimmt auch noch und vielleicht auch noch in den 90er Jahren. Jetzt sind wir im Internetzeitalter und die Welt und die Kundenbedürfnisse, aber auch Ihre Wettbewerber sind so schnell, dass wenn Sie einen Businessplan geschrieben haben, ist eigentlich schon alles wieder veraltet. Und das ist das Problem mit den Businessplänen. Also brauchen wir ein Instrument, damit sind wir wieder beim Startup-Cockpit, was das kann, was Faltin heute früh gefordert hat, nämlich immer wieder ausprobieren. Ausprobieren, lernen, ausprobieren, lernen. Wenn Sie einen 40-seitigen Businessplan schreiben und jeden Tag lernen, viel Spaß beim Überarbeiten. Das macht keinen Gründer. Wir haben Umfragen gemacht mit der Berliner Volksbank zusammen, haben ganz viele Gründer gefragt, was passiert, Businessplan geschrieben, Kredit bekommen oder Venture-Finanzierung erhalten, Businessplan, Schreibtisch gelegt, weg, nie wieder reingeguckt. Das ist die Realität von Businessplänen, nachdem sie fertig geschrieben sind. Kollege Osterwalder, der mit dem schwarzen Buch da in der Mitte, sagte, burn your business plan. Ja, also ich bin da nicht mehr ganz so radikal, du brauchst schon einen Businessplan, also die meisten Gründer brauchen keinen Businessplan, aber die Banken brauchen einen Businessplan und die Kapitalgeber brauchen einen Businessplan. Also sollten Sie wissen, wie es geht, einen Businessplan zu schreiben, wenn Sie von den Leuten Geld wollen. Wenn Sie von denen kein Geld wollen, brauchen Sie nur unser Cockpit. Wie tasten Sie sich mit Kennzahlen so schnell an die Kunden heran, dass Sie tatsächlich möglichst viele Leute finden, die Ihr Produkt kaufen. Okay, also das ist so ein bisschen die Grundlage. Ash Maurya habe ich erwähnt, eines meiner Lieblingsbücher, Running Lean. Da steht so ziemlich genau drin, was Sie zu tun haben, Schritt für Schritt. Das ist wirklich so eine Gebrauchsanleitung zum Gründen. Kann ich wirklich nur empfehlen, geht nicht für jede Gründung. Das ist immer das Schlimme, wenn man als Gründungsmensch unterwegs ist, Entrepreneurship Education macht, dann kann ich was erzählen und irgendjemand hier im Raum steht auf und sagt, ich mache genau das Gegenteil und das ist richtig. Und dann muss ich sagen, ja, ist so. Also es ist leider nicht so, dass ich Ihnen ein Rezept verkaufen kann, was für alle Krankheiten wirkt, ja, sondern für alle Gründungen gibt es unterschiedliche Situationen. Every entrepreneur is unique. Was wir jetzt machen mit unserem Startup-Cockpit in den nächsten 30 Minuten ist, wir konzentrieren uns auf die ganz frühe Phase, die Problem-Solution-Stage. Also in die frühe Phase, wie kriegen Sie raus, dass das, was Ihnen im Kopf vorschwebt, wirklich ein Problem für den Kunden ist und dass die Idee, die Sie haben, auch wirklich die Lösung ist. Für diejenigen, die sich so im größeren Unternehmen bewegen, haben das Innovationsmanagement und vielleicht den Begriff Design Thinking schon gehört. Das hat was mit Design Thinking zu tun, ist aber nicht genau das Gleiche, weil wir bauen Zahlen ein. Weil als Gründer kann man sich meistens nicht die sehr langen und sehr kostenintensiven Zyklen, die hier beim Design Thinking eingebaut sind, kann man sich eigentlich nicht leisten. Die Philosophie dahinter sollten Sie auf jeden Fall haben, weil die ist super. Das Design Thinking ist natürlich auch kundenorientiert, mit dem Kunden gemeinsam Lösungen entwickeln. Aber verdammt, Ihre Ressourcen sind begrenzt. Das ist das Problem. Also wir konzentrieren uns auf die frühe Entwicklungsphase, die Zahlen, die man so am Anfang messen soll. Aus dem Osterwalder Buch, das Buch, diese Idee, und das ist genau das, was Faltin vorhin meinte, Sie müssen an 5 Ideen basteln. Ja, also diese Business Model Canvas, die wahrscheinlich auch jeder von Ihnen kennt, Sie werden ganz schnell feststellen, dass manche Ansätze von Ihren Geschäftsmodellen funktionieren nicht. Die werden halt ausgeixt. Und zwar schneller ausixen, als es manchen von Ihnen lieb ist. Aus einer Studie aus Amerika wissen wir, wie wichtig das ist, dass Sie Ihr Geschäftsmodell grundlegend verändern. Und zwar sind die Unternehmen erfolgreich, die in den ersten 24 Monaten mindestens, so glaube 1,9 Mal im Schnitt, also sagen wir mal knapp 2 Mal, ihr Geschäftsmodell grundlegend verändern. Die, die es häufiger verändern, sind weniger erfolgreich. Das ist für den Kunden dann so nicht mehr wahrnehmbar, dann ist man so ein bisschen Fähnlein im Wind. Und die, die es gar nicht verändern, ja, mein kleines New-Beispiel vom Anfang, die lernen halt nicht. Das war schade. So ein Prozess, den machen Sie ja jetzt nicht am Wochenende beim Entrepreneurship Summit, sondern der kann 6 Monate dauern oder vielleicht 6 Jahre. Und das ist genau der Punkt. Wir wissen nie am Anfang, wie lange es dauert und wie viel es kostet. Und deswegen ist es sehr sinnvoll, diese Grundphilosophie, die ja auch Faltin hier immer predigt, zu sagen, ey, extreme Sparsamkeit. Wenn Sie vom Kunden her ganz viele Umsätze, Aufträge kriegen, na, dann können Sie sich auch die schicksten Sachen leisten. Natürlich, sagt er ja auch, natürlich müssen Sie Geld verdienen, natürlich sollen Sie auch ein hohes Einkommen am Ende haben. Aber erst, wenn es vom Kunden kommt, ja, es gibt wahrscheinlich wenig begeisterte Rocket-Internet-Fans hier. Es gibt ganz viel an denen zu kritisieren, bin ich sofort d'accord. Es gibt aber auch eine Sache, die wir lernen können. Die sind ziemlich emotionslos in ihrer Entscheidung, wenn was nicht funktioniert, fliegt es raus. Und das müssen wir im Kleinen eigentlich auch lernen. Wenn etwas, wir haben ja viel weniger Geld, viel weniger Ressourcen. Wenn ich starte und ich habe meine 5.000, 8.000 Euro, vielleicht 10.000 und ich starte, dann muss ich rechtzeitig erkennen, dass ich die richtig einsetze. Und was wir machen, das ist diese Lean Startup Logik, ist Build, Measure, Learn. Also ein Produkt entwickeln, testen, was passiert. Also der Proof of Concept Wettbewerb ist doch genau das heute. Wir messen, ob die Kunden das Angebot, was wir ihnen hier geben, was die Gründer und Gründerinnen hier machen, ob das ankommt. Wenn nur 3 Leute kaufen, müssen wir überlegen, ob das toll war. Wenn 200 kaufen, dann sind wir wahrscheinlich ziemlich auf dem richtigen Weg. Diese Philosophie und dafür Geld einzusetzen, dafür dient dieses Startup-Cockpit. Das ist dieser 4 Steps to Epiphany. Das sind diese 4 Steps, die 4 Schritte zur Erleuchtung. Und das Ganze beginnt mit der Frage, gibt es Kunden da draußen? Customer Discovery. Und in der Philosophie heißt, das sind meine ersten Prototypen. Das sind Erlebnisse, die ich versuche mit dem Kundenfeedback oder wo ich sozusagen meine Geschäftsmodellentwicklung mit dem Kundenfeedback planen möchte. Sie sehen, da ist jetzt dieser kleine Kreislauf drin. Die große Frage ist, are there customers? Wie kann ich das testen? Ich mache eine Landingpage. Ja, genau. Ich mache eine Landingpage. Ich habe in irgendeiner Form eine erste Version meiner App draußen. Ich habe auf Events, auf Festivals, auf Flohmärkten. Das sind sozusagen die Testmöglichkeiten mit ganz wenig Fixkosten. Weil wir sie natürlich vermeiden müssen, sind Fixkosten. Groß Leute einstellen, Restaurants anmieten. Ja, vor ein paar Jahren hat der Faltin hier dieses schöne Beispiel mit dem oberägyptischen Restaurant. Die Fans erinnern sich. Ja. Genau. Wir müssen vorher rauskriegen, worum es eigentlich geht bei den Kunden. Okay. Die nächste Phase ist, und das ist jetzt kommen wir zum Proof of Concept. Der Proof of Concept findet dann statt, wenn die Kunden gekauft haben, zufrieden sind und wiederkommen. Do they buy again? Diese Kennzahlen, also ich versuche Ihnen jetzt auch sozusagen eine Brücke zu bauen, zu sagen am Ende, na gut, wenn ich eine Bank brauche oder wenn ich externes Kapital brauche und ich werde gefragt, hast du einen Businessplan, dann gebe ich denen auch einen Businessplan. Also das, was ich jetzt mache, ist nichts anderes, außer ein Businessplan, der wirklich relevant für Gründer ist. Nämlich, dass die Zahlen drinstehen, die wirklich einen Gründer interessieren. Denn einen Businessplan brauchen Sie, wenn Sie Geld haben, um zum Beispiel in mehr Werbung zu investieren. Sie wollen Mitarbeiter einstellen, Sie wollen eine Maschine aus irgendwelchen Gründen, die Sie brauchen. Also wenn Sie über diese Ausprobierphase der Komponenten hinauswachsen, weil die Komponenten sind natürlich das Sinnvolle am Anfang, aber irgendwann ist halt die Frage, muss man ja auch sagen, aus Kostengesichtspunkten sind Komponenten immer von den Stückkosten her teurer. Das ist aber in Ordnung, weil Sie ja ausprobieren. Deswegen haben Sie Komponenten. Dann können Sie, genau wie wir heute gehört haben, wenn was nicht funktioniert, sagen Sie, der Komponente gibt keinen weiteren Auftrag. Also an dieser Stelle schreibt man einen Businessplan. Da macht es Sinn. Was Sie brauchen, sind nicht nur Emotionen und Leidenschaft für ein gutes Produkt, super wichtig, aber Sie brauchen auch ein Gefühl dafür, dass am Ende was übrig bleibt finanziell. Dass diese ganzen Zahlen am Ende stimmen. In der BWL sagen wir, das sind Hygienefaktoren. Bloß weil die Zahlen stimmen, sind sie nicht so richtig, also das ist kein Alleinstellungsmerkmal, dass bei Ihnen die Zahlen stimmen. Deswegen werden Sie nicht erfolgreich. Aber wenn die Zahlen nicht stimmen, sind Sie weg vom Fenster. Ja, also das sind sozusagen sogenannte Hygienefaktoren. Wovon hängen denn nun die Zahlen ab, die ich messen soll? Hat der Fall hier nicht gesagt, every entrepreneur is unique? Und da haben wir jetzt halt aus unserem Forschungsprojekt drei Bereiche und vier Determinanten rausgeholt, an die Sie denken sollten. Es gibt drei Kennzahlen oder drei Kennzahlenbereiche. Kundenaktivität, Prozesse und Finanzen. In diesen drei Bereichen müssen Sie Kennzahlen haben. Frage, welche? Naja, das hängt davon ab, wie Sie finanziert sind, in welcher Entwicklungsphase Sie sind, welche Wachstumsstrategie Sie sich selbst vorgenommen haben und wie Ihr Geschäftsmodell ist. Weil natürlich ist es anders, wenn Sie eine Foto-App entwickeln, als wenn Sie ein Getränk entwickeln oder eine Dienstleistungsagentur im Webbereich machen oder ein Biotechnologieunternehmen gründen. Das führt immer zu anderen Kennzahlen. Ein Beispiel und dann sind Sie dran. Nehmen wir Ihnen mal ein paar Zahlen. Im Kundenbereich. Was kann man beim Kunden alles messen? Also so Restaurants können zum Beispiel die Auslastung der Sitzplätze und der Tische messen. Oder Sie können sozusagen die Passantenfrequenz messen. Sie können eine Weiterempfehlungsrate messen. Wie viele meiner Kunden haben mich weiterempfohlen? Sie können, da finden Sie so ein paar Bereiche aus dem Webbereich, Customer Acquisition Costs, was kostet mich, also wenn ich jetzt meine ganzen Werbemaßnahmen runterrechne auf jeden Kunden, den ich bekomme, aber habe ich die Kosten je Kunde. Ich sollte allerdings auch wissen, was mich jedes einzelne Produkt, was ich verkaufe, kostet. Das sind eine Reihe von Zahlen, ob die bei Ihnen immer zutreffen, das müssen wir jetzt gleich rausfinden. Was sicherlich für uns alle die zentrale Kennzahl im Bereich der Finanzen ist, ist, manche nennen es Flugzeit, manche nennen es Time to out of cash. Wie lange reicht mein Geld, um weiter zu experimentieren? Und je mehr Sie Kunden einbinden, indem Sie Testmärkte kreieren, umso länger reicht ja Ihr Geld, weil Testmärkte heißt ja nicht, Sie machen eine Befragung, sondern Testmärkte heißt, da kauft jemand. Also spielt das auch wieder ein bisschen Liquidität in Ihre Kassen.